ich möchte Ihnen jetzt noch eine junge Dame vorstellen. Sie hat auch eine ganz interessante unternehmerische Karriere, aber wir hatten ja gedacht, jetzt nicht nur immer Männer, sondern Frauen sollen ja nun auch nach vorne. Und das ist, wenn Sie bitte mal nach vorne kommen, das ist Frau Ulla Malal. So, mal vorbei. Und ganz schön, vielleicht ganz schön, wir tauchen auch ein bisschen in die international ein. Lass Sie mal ein bisschen Ihr, geht es schon? Dass sie mal ein bisschen auch ihr Geschäftsmodell erklärt, aber vielleicht auch ein bisschen rausarbeitet, das Thema Business, das war auch so ein bisschen die Intention, dass ich sie eingeladen habe, so ein bisschen die Intention von Business und Frau sein. Das ist ja nicht einfach, Mutter zweier Kinder, Familie, was steckt dahinter, wie kriege ich das alles rein? Und sie hat ja auch noch ein sehr erfolgreiches, kann man ja sagen, internationales Unternehmen aufgebaut und das so ein bisschen in die Reihe zu bringen. Vielleicht können Sie uns da auch noch so ein bisschen ein paar Einblicke in Ihr Leben geben, aber am Anfang vielleicht mal ganz kurz Ihr Geschäftsmodell. Okay, erstmal herzlichen Dank, Herr Faltin, herzlichen Dank, Herr Wagemann, dass ich heute Abend hier sein darf. Geschäftsmodell, ich habe kein Geschäftsmodell, das ist mein Geschäftsmodell. Ich bin erfolgreiche Unternehmerin und zwar von innen nach außen. Ich mache seit über 20 Jahren Yoga. Ich habe den anderen Weg, den Herr Wagemann beschrieben hat. Er war erst Businessman, ist dann irgendwie in die Körperlichkeit gekommen. Ich bin sehr aus dem Körper rausgekommen, sehr aus dem Fühlen. Mit 20 und mehr Jahren Erfahrung im Yoga und habe gemerkt, mir fehlt auch was. Ja, und zwar schlicht und ergreifend das Geld. Und habe dann angefangen zu suchen, was kann ich denn machen außer Yoga und Tanz. Habe auch gemerkt, das ist nicht so mein Ding. Ich bin jetzt nicht die Yoga-Lehrerin, ich bin auch nicht so die Tanzlehrerin. Und mein Freund damals aus New York hat gemeint, unterrichte doch Englisch, du bist doch zweisprachig. Meine Mutter ist Amerikanerin, mein Vater ist Inder. Und so habe ich das angefangen und gemerkt, Mensch, das ist toll, das gefällt mir, diese Schlips- und Krawattenwelt, die finde ich, also Shirt- und Anzugwelt, die finde ich super. Da fühle ich mich wohl und da braucht man mich auch. Und zwar viel mehr als in einem Yoga-Studio, wo es doch zig Yoga-Lehrerinnen gibt. Ja, und ich bin reingekommen und habe gemerkt, Kreativität fehlt den Unternehmen, es fehlt den Unternehmen Lebendigkeit und vor allem fehlt den Unternehmen das Spüren. Ja, wir haben ja viel von Energie und Potenzialentfaltung und geredet, aber es gibt den vorgezeichneten Weg und die Methode nicht. Sondern jeder Mensch, wir haben so viele Individuen auf der Welt, hat einen ganz eigenen Weg. Und das ist so ein bisschen auch zu meinem Geschäft geworden, also neben dem Business Englisch, das sich sehr gut entwickelt hat und zwar über Beziehungen. Ja, ich habe angefangen, sehr gute Beziehungen aufzubauen, meine Kunden aufzubauen. Ich habe einen Großkunden mit der Deutschen Telekom bekommen. Das hat sich dann weiter rumgesprochen. Die haben dann auch gemerkt, interkulturell bist du, mach doch mal ein Training. Intercultural Negotiations in den USA, hatte ich keine Ahnung. Dachte ich, kann ich, mache ich, probiere es aus, habe mich informiert und habe es dann einfach gemacht. Also mein Weg war auch eher übers Machen zu lernen und das war recht erfolgreich. Das, was ich jetzt aufgebaut habe, neben dem interkulturellen Training und dem Business English, das heißt, inzwischen arbeiten 20 Trainer für mich, je nach Auftragslage. Was ich jetzt aufbaue, ist auch so ein bisschen ins Thema Business Coaching reinzugehen. Ich habe ja viel mit den Top-Managern zu tun, also viel mit dem Management zu tun und merke einfach zum Teil, wie leer diese Menschen sind. Die verfolgen irgendwie dieses höher, schneller, weiter. Ich bin ständig drin, ich habe zwei kleine Kinder, ich bin ständig in der Grenzerfahrung, ja. Höchstleistung, nachts aufstehen, was sie mit dem Race Across America, die letzten 5 Jahre waren Race Across America für mich. Ja, weil zwei Kinder, wer Kinder hat, weiß, wie es ist. Es ist was, wo man nicht mehr in die Entspannung kommt. Ja, und sich dann trotzdem, und das möchte ich gerade den Frauen, das ist so ein bisschen mein Anliegen, auch gerade den Frauen ans Herz legen, sucht euch Strategien, ja, wie ihr mit dieser jetzt auch modernen Doppelauslastung zurechtkommt. Also das ist so ein bisschen das Thema, an dem ich gerade arbeite. Ja, ich nenne jetzt mal ein bisschen das Beispiel aus meinem eigenen Business. Ich hatte früher Hälfte Männer, Hälfte Frauen für mich arbeiten. Inzwischen sind es fast nur noch Frauen, weil die einfach günstiger und besser arbeiten. Ja, die handeln nicht, also die verhandeln nicht, die nachverhandeln auch nicht. Ja, sondern die geben sich einfach recht schnell zufrieden. Das ist ganz toll für einen Arbeitgeber, der sagt, gut, dann arbeiten halt jetzt nur noch Frauen für mich. Ich finde es aber auch traurig. Ja, und merke, das ist ein Feld, in dem ich auch noch gerne was weitergeben möchte. Ja, und in Deutschland, Also Gesundheit, nochmal zum Thema Gesundheit. Wir haben ja auch viele Gedanken, wie wir sein sollten, wer wir sein sollten. Ja, es geht natürlich um die Körperlichkeit, auch gesund zu sein. Aber es geht auch sehr darum, wie denken wir eigentlich. Und gerade Frauen haben sehr viele Gedanken im Kopf, wie sie sein sollten, gerade als Mütter. Und ist es erlaubt, eine Karriere zu haben, wenn man Kinder hat? Ja, da möchte ich einfach den Frauen auch nochmal Mut machen, es geht. Ja, und man muss sich ein bisschen anders organisieren. Ja, zum Beispiel, dass man Sachen wie Kochen abgibt. Ich bin Goodies sehr dankbar, dass ich gesundes Essen bekomme, ohne dass ich es selbst kochen muss. Ja, ich habe auch eine Putzfrau zu Hause und wir haben auch, ja, man kann sich organisieren, damit man ja auch als Frau erfolgreich dann sein kann. Gut, das ist so ein bisschen mein Nicht-Geschäftsmodell. Danke, Frau. Ja, erzählen Sie uns doch noch ein bisschen. Vielleicht interkulturell, international? Also Geschäftsmodell heißt ja nicht, dass man jetzt so eine Ertragsmechanik, also wie melke ich die Kuh, sondern Geschäftsmodell kann auch heißen, wenn ich, was ist Herrn Wagemanns Geschäftsmodell, dass er so ist, wie er ist und das laut sagt und ein bisschen mutig und unkonventionell ist und nebenbei noch Sachen macht, die ein bisschen extraordinär wären. Sonst würde man ihm nicht zuhören. Also wenn er über Gesundheit predigt und nicht solche Extremleistungen hätte, fände ich ihn nicht so interessant. Sie kommen von einer ganz anderen Seite. Normalerweise sagen Frauen diese Welt der Männer in grauen Anzügen und Krawatten und so fürchterlich. Und Sie sagen, Yoga-Lehrerin, ein bisschen langweilig auf Dauer, aber diese Leute da interessant. Spannend, wäre ich so nicht drauf gekommen. Also Ihr Geschäftsmodell ist ein bisschen ungewöhnlich zu sein, authentisch zu sein, also Authentizität, wieder Beispiel Wagemann, Authentizität ist schon, sage ich, bei 40-50% des Geschäftsmodells, noch bevor Sie irgendwas richtig in Details gehen, weil es fehlt. Also ich habe Hochschule auch noch anders erlebt früher, die sahen nicht so schnieke aus, die Professoren wie heutzutage, sondern das waren so relativ schräge, ausgefallene Vögel, aber interessant und jedenfalls authentisch. Und wir sind so einer Gesellschaft von so ein bisschen Gleichmacherei. Und da finde ich es toll, wenn es unter den Unternehmern und Unternehmerinnen noch Menschen gibt, die ein bisschen authentisch sind. Die findet man noch. Meistens bei den Mittelständlern übrigens. So eher so auf der Schwäbischen Alb. Während in den Konzernzentralen werden die auch immer schöner. Ich fühle, die werden nach Aussehen machen die Karriere. Auch die Männer, nicht nur die Frauen. Und das, also, das finde ich schön. Geschäftsmodell, Sie vermitteln quasi, Sie sagen, ich fühle mich ein. Ich habe zwar nicht gelernt, wie interkulturelle Kurse sind, aber ich habe gedacht, Sie sind es, ich bin es, also mache ich das. Und offenbar kam es an.